Hallo, hallo, good morning. Hallo, hallo, guten Morgen. My people who pray in faith. Meine Leute, die im Glauben beten. Look, Paul said, I pray with great faith for you. Schau, Paulus sagt, ich bete mit großem Glauben für euch. And then there is a beautiful word and it's because. Und dann kommt das schöne Wort weil. So he's telling us why he can pray with such incredible faith. Er sagt uns also, warum er mit solch großem Glauben betet. Because I'm an apostle of faith. Weil ich ein Apostel des Glaubens bin. Because I've learned the seven steps to great faith. Weil ich die sieben Schritte zu großartigem Glauben gelernt habe. Because I'm powerfully used by God. Weil ich mächtig von Gott gebraucht werde. Because I've studied faith for a long time. Weil ich den Glauben lange studiert habe. No. Nein. Look at this. Schau. Because I'm fully convinced. Weil ich fest davon überzeugt bin. That the one who began this gracious work in you will faithfully continue the process of maturing you. Dass der eine, der dieses gnädige Werk in euch begonnen hat, den Prozess, euch zur Reife zu bringen, treu fortsetzen wird. Until the unveiling of our Lord Jesus Christ. Bis zur Enthüllung unseres Herrn Jesus Christus. My goodness, just on this verse alone, I've preached so many messages. Über diesen einen Vers habe ich bereits etliche Predigten gehalten. So don't worry, we're not going to take 45 minutes to preach on that verse. Also keine Sorge, wir predigen hier keine 45 Minuten über diesen Vers. But you see, the basis of Paul's faith in his prayer had nothing to do with him or his faith. Aber siehst du, dass die Grundlage für Paulus' Gebet nichts mit ihm oder seinem Glauben zu tun hatte? It had to do with Jesus and his finished work. Sie bestand in Jesus und seinem vollbrachten Werk. Look, first of all, he says he's fully convinced. Erstens sagt er, dass er fest überzeugt ist. So he wasn't like just half-heartedly wondering if God would do that. Er hat sich also nicht halbherzig gefragt, ob Gott das vielleicht tun wird. No, he was absolutely 100% persuaded of something. Nein, er war absolut 100% überzeugt von etwas. He was persuaded of what? Wovon war er überzeugt? You know, interestingly, the Greek, the word convinced, is actually written in the active voice. Im Griechischen ist das Wort für überzeugt sein im Aktiv geschrieben. So he was actively, consciously, constantly having this conviction. Er hatte also ganz bewusst, aktiv und konstant diese Überzeugung. What would happen if we would only pray if we would be fully convinced? Was würde passieren, wenn wir nur beten würden, wenn wir völlig überzeugt sind? And if you're not fully convinced, we better first fix our heart. Und wenn wir nicht völlig überzeugt sind, erst unser Herz in Ordnung bringen würden. But look. Aber schau. Fully convinced of what? Vollkommen überzeugt. Wovon? Fully convinced that my dream is going to be fulfilled and I'm going to move to that country I want to move to and become prosperous. Völlig überzeugt, dass ich meinen Traum erfüllt, ich in das Land meiner Wahl ziehen kann und wohlhabend werde. No, Paul was not fully convinced in his ability, neither the ability of the Philippians. Nein, Paulus war nicht völlig überzeugt von seiner Fähigkeit, noch der Philipper. He was fully convinced that the one who began this gracious work. Er war vollkommen überzeugt, dass der das gnädige Werk begonnen hatte. Which was nobody else but God. Also kein anderer als Gott. That he will be the one who will faithfully continue the process. Dass er derjenige sein würde, der den Prozess treu fortsetzen wird. Of maturing them. Sie zur Reife zu bringen. Guys. Leute. I have to say something here. Ich muss hier etwas sagen. If every Christian leader would have that same conviction that Paul had here. Wenn jeder christliche Leiter die gleiche Überzeugung hätte, die Paulus hier hat. It would be the end of all manipulation in the church. Wäre das Ende aller Manipulation in der Gemeinde. So many well-meaning leaders and pastors do so many things to bring the Christians to maturity. Zahlreiche wohlmeinende Leiter und Pastoren tun die verschiedensten Dinge, um Menschen zur Reife zu bringen. Don't do that. Don't do the other. You do that. Do the other. Mach das nicht, sondern das. Lass das und tu jenes. How many married couple do everything to manipulate their spouse into Christian maturity? Wie viele Ehepartner tun alles, um den anderen in christliche Reife hinein zu manipulieren? That does never bring maturity. Das führt niemals zur Reife. Look, Paul had this deep, deep, deep conviction. Paulus hatte diese tiefe Überzeugung, that there is one who started this gracious work and his name is Jesus Christ. Dass es einen gibt, der dieses Werk der Gnade begonnen hat und sein Name ist Jesus Christus. Together with the Father and the Holy Spirit. Zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist. And Paul said, my conviction is very, very deep that the one who started it is the one who will continue it. Paulus sagt, meine Überzeugung ist so tief, dass der eine, der es anfing, es auch fortführen wird. See, that's why he was so strongly, I would almost say aggressively rebuking the Galatians. Deshalb hat er auch die Galater so heftig, ich würde fast sagen aggressiv, zurechtgewiesen. He said, you foolish Galatians, you've started in the spirit, you want to continue in the flesh? Er sagte, ihr unverständigen Galater, im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Think how many Christians start the Christian walk in the spirit by supernatural conversion. Überleg mal, wie viele Christen im Geist durch eine übernatürliche Bekehrung anfingen. And from that moment on, they are working so hard to mature. Und von da ab so hart arbeiten, um zur Reife zu gelangen. And to overcome sin. Und Sünde zu überwinden. And to change sinful habits. Und sündhafte Gewohnheiten zu ändern. Friends, this is foolishness. Mein Freund, das ist Dummheit. This has never brought a Christian to maturity and never will. Das hat noch nie einen Christen zur Reife gebracht und wird es auch niemals tun. This creates Phariseeism and hypocrisy. Es erzeugt nur Pharisäertum und Heuchelei. How I long that every Christian and every leader would be fully convinced. Wie sehr sehne ich mich danach, dass jeder Christ und jeder Leiter absolut davon überzeugt ist, that the only one who can continue the process to bring the Christian to maturity is the one who started it. Dass nur der den Prozess, Christen zur Reife zu bringen, fortführen kann, der ihn auch begonnen hat. See, he says he will continue it faithfully. Es heißt, er wird ihn treu fortsetzen. You know, there is something going on inside of you right now and it's the work of the Holy Spirit. Jetzt gerade ist etwas in dir am Arbeiten und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Because he, look what he says, until the unveiling of our Lord Jesus Christ. Schau, da steht, bis zur Enthüllung unseres Herrn Jesus Christus. My friend, he has much more desire than he himself has a beautiful pure bride, then you have to be a beautiful pure bride. Er hat ein viel größeres Verlangen, eine wunderschöne, reine Braut zu haben, als du es hast, eine solche Braut zu sein. He started the work within you. Er begann das Werk in dir. But Reinhard, I've been a Christian for 10 years and nothing is changing. I'm so immature. Aber Reinhard, ich bin schon seit 10 Jahren Christ und nichts ändert sich. Ich bin so unreif. Change what you believe. Ändere, was du glaubst. And then surrender to the one faithfully working inside. Und dann gib dich dem hin, der treu in dir arbeitet. You see, so many are trying to bring ourselves to maturity and wonder why we never come to maturity. Viele von uns versuchen, sich selbst zur Reife zu bringen und wundern sich dann, warum sie nie reif werden. So trust and surrender are the keys. Vertrauen und Hingabe sind also die Schlüssel. Trust completely that he started and he will do it. You have to have this confidence in your heart. Vertraue völlig, dass der, der es begonnen hat, es fortsetzt. Du musst dieses Vertrauen im Herzen haben. And then in simple faith you surrender to the process of him bringing you to maturity. Dann gibst du dich in einfachem Glauben dem Prozess hin, dass er dich zur Reife führt. If we would understand this, wenn wir das verstehen würden, we would never judge our Christian brother anymore. Würden wir nicht mehr über unseren Bruder urteilen. We would look at him, we would say, I'm convinced that he's going to finish the process in you too. Wir würden ihn anschauen und sagen, ich bin überzeugt, dass er auch in dir den Prozess abschließen wird. Since he started it, I don't have to finish it, that's his job. Da er es begonnen hat, muss ich es nicht vollenden, das ist sein Job. We Christians need to learn to set each other's free. Wir Christen müssen lernen, einander freizusetzen. Trust the beautiful Jesus through the Holy Spirit who is working within every Christian. Vertraue dem herrlichen Jesus, der durch den Heiligen Geist in jedem Christen arbeitet. See you tomorrow. Bis morgen.